Der Pianoman ist für ein einziges Konzert nach Deutschland zurückgekehrt. Nach 10 Jahren ist der amerikanische Sänger, Pianist und Songwriter Billy Joel heute Abend in Frankfurt aufgetreten. 1973 hat er diesen Song über seine Vergangenheit als Barmusiker geschrieben. The Pianoman mit dem gleichnamigen Album machte er Weltkarriere. Und wir haben ihn tatsächlich 5 Minuten 38 Sekunden ausgespielt, damit Jörn Florian Fuchs die letzten Stufen in zu seinem Telefon geschafft hat. Schönen guten Abend. Guten Abend, etwas außer Atem, hallo. Gab es den Song denn auch heute Abend? Den hat es gegeben in einem großen Zugabenblock. Billy Joel hat sich nicht so lange bitten lassen, sondern hat, ich glaube, 5 oder 6 Zugaben eigentlich am Stück gegeben. Und nach, ja, doch einem Konzert, das etwas länger als geplant ging, eine Netto-Spielzeit dann doch von 2,5 oder fast 2-3 Stunden ohne Pause. Er ist inzwischen 67. Macht er sich generell so rar oder nur in Europa? Naja, in USA ist er regelmäßig in New York im Madison Square Garden, gibt dort ganz regelmäßig Konzerte und ist dort auch ab und zu noch auf kleineren Tourneen. Aber es stimmt schon, also was so große Auslandstourneen gibt, er hat es sehr, sehr abgenommen in letzter Zeit. Wobei man heute schon zusammenfassend sagen kann, er wirkt sehr, sehr fit. Er kriegt das alles mühelos hin und die Energie, die hier vom Frankfurter Publikum gekommen ist, hat ihn also auch spürbar, vor allen Dingen dann im letzten Drittel dieses Abends angefeuert. Sein letztes Album ist irgendwann Ende der 90er erschienen. Wie hat er dieses Konzert jetzt angelegt? Als ein Best-of-Programm oder hatte er auch Lust, was zu erzählen? Das ist tatsächlich ein Rückblick. Es sind viele, viele Lieder aus der frühen oder aus der mittleren Schaffensperiode vor allen Dingen. Darunter auch dann einige Raritäten, die man gar nicht so kennt. Zum Beispiel dieses wunderbare Stück Sansibar, das instrumentale Passagen hat, ziemlich umfangreich und in diesen Passagen fast schon die Geschichte des Jazz in bestimmter Hinsicht nachvollziehbar macht. Da sind ganz unterschiedliche Jazz-Stile noch mit verarbeitet. Er hat an mehreren Stellen heute auch dem Publikum vorgeschlagen, wir machen mal einen kleinen Test oder ein kleines Spielchen, was ihr lieber habt, was ihr lieber mögt, und hat dann 2 jeweils unbekanntere Songs gegeneinander gestellt. Und das Publikum kannte aber überwiegend diese Songs dann letztlich doch, wenn man auf den Applaus jetzt geht, und hat sich dann für den vielleicht etwas bekannteren Song entschieden. Natürlich kommen diese großen Klassiker, River of Dreams etwa und der genannte Pianoman vor. Aber man merkt schon, dass jemand auch auf sein künstlerisches Schaffen ja wirklich zurückblickt, und er sagte an der einen oder anderen Stelle auch, jetzt spiele ich schon wieder ein Lied, das kein Charthit war und das hier wahrscheinlich niemand kennt im Saal. Mhm. Waren denn im Publikum überwiegend Joels Altersgenossen oder auch deren Kinder oder sogar Enkelkinder? Das ist ganz interessant. Ich finde, es hat sich gemischt. Zunächst dachte man, es kommen sehr, sehr viele alte Leute. Aber wenn man dann eines sich betrachtet hat, es gibt auf der Bühne so Video-Walls. Es ist keine riesige Bühnenshow gewesen, aber natürlich mit den üblichen Stroboskoplichteffekten und mit Videovergrößerung, nicht nur was ihn betrifft, sondern auch dann zunehmend, was das Publikum betrifft. Und es mag jetzt sein, dass die Kameraleute extra jüngere Damen und Herren in den Fokus genommen haben, aber da war sehr, sehr viel junges Blut sozusagen zu sehen und es ist komplett bestuhlt gewesen, die Arena in Frankfurt, wobei sich das irgendwann aufgelöst hat. Die Leute sind aufgestanden, haben zum Teil dann doch auch getanzt und so, dass es letztlich dann doch eine schöne Mischung eigentlich der Generationen war, natürlich mit einer gewissen Tendenz schon zu der Altersgruppe, sagen wir mal 50 plus. Mhm. Wie flexibel ist seine Stimme? Hier eben klang er ja wirklich noch sehr jung. Ja, das muss ich sagen, ist schon ganz interessant und ganz spannend. Also er, vorsichtig gesagt, singt nicht immer ganz das, was er selber mal geschrieben hat. Das ist sehr, sehr spannend. Es ist vieles improvisiert. Es ist vieles auch für ihn gerade von den früheren Liedern ein bisschen zu hoch. Das heißt, er transponiert da selber ein wenig. Aber manches ist auch so eine lockere Geschichte, dass man merkt, ja, die Melodie, die Noten stimmen so ungefähr und dann wird das sehr, sehr frei. Nun gut, das kann man so und so bewerten, das kann man als nicht mehr die Fähigkeit sozusagen zur Präzision bewerten, aber auch zu eine gewisse Altersgelassenheit könnte man da ja auch sagen, ist es im Grunde genommen. Und dieses Problem oder sagen wir mal das nicht genaue Intonieren, das ist ja eher aus der E-Musik bekannt. In diesem Jahr hatten wir ein Parsifal, wo Klaus-Florian Vogt diese Intonationsprobleme hatte. Und das sage ich deswegen, weil es ganz witzig war. Mir lief als allererstes heute Uwe Erik Laufenberg, der Parsifal-Regisseur, freudig erregt sozusagen über den Weg. Und der war also auch bei diesem Abend anwesend. Man sieht also manchmal auch, dass das vom Publikum her offensichtlich auch die hehre Kultur, wenn man es mal so nennen, da ein Interesse dran hat. Die Bild-Zeitung hat vor ein paar Tagen nochmal in Billy Joels jüdischer Familiengeschichte gegraben und darin Bezüge zu Frankfurt entdeckt. Ist er darauf irgendwie eingegangen? Nein, das ist er nicht. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal in der Nürnberger Meistersingerhalle so ein, ja, das hieß An Evening of Questions and Answers and Perhaps a Few Songs. Das hat er gemacht als Gesprächskonzert in Nürnberg, dann auch an anderen Orten. Da hat er sich dieser Familiengeschichte, dieser tragischen Familiengeschichte, hat er sich gestellt. Das ist aber dann eigentlich für ihn, glaube ich, ein abgeschlossenes Kapitel, wie auch heute Abend vielleicht eines dann doch fehlt, ein bisschen sozusagen ein politisches Statement, ein bisschen auch zu dem, was in den USA passiert. Mhm. Das muss man nicht von jedem Künstler immer, finde ich, gleich abverlangen, aber das ist total wirklich nur seine Kunst und es ist sehr, sehr sympathisch und es geht darüber letztlich nicht hinaus. Also es geht dann eher so, dass er mal eine Elton John Parodie zum Beispiel heute sehr, sehr schön gespielt hat, was sehr lustig ist und die endet mit dem Satz Have no money, sagt er natürlich, das sei nicht sein Problem. Also es ist charmant, es sind nette Witzchen drin, ansonsten ist es aber wirklich der Künstler Billy Joel, der nochmal im Zentrum steht und es ist, wenn man auf die Songtexte auch noch mal schaut, fiel mir heute besonders auf, es ist im Gegensatz auch zu so Alterskollegen wie Peter Gabriel zum Beispiel, ja, wenn man so will, ganz antidystopisch. Also es ist da nichts wirklich Schlimmes, nichts existenziell Bedrohliches, es ist eigentlich immer letztlich doch etwas sehr Friedvolles, etwas Harmonisches, etwas Ausgeglichenes und es darf sicher auch sein, aber das macht es auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, letztlich vielleicht ein bisschen harmlos. Jörn Florian Fuchs über den Auftritt von Billy Joel heute Abend in Frankfurt. Noch ein weiteres Konzert gibt er in Europa am 10. September in London. Herr Fuchs, jetzt dürfen Sie durchatmen. Vielen Dank.